Genau, also dann würde ich jetzt mal mit unserem Teach-in beginnen zum Surrealismus und die Linke. Das Teach-in wird veranstaltet von Platypus Leipzig. Ja, was ist Platypus? Platypus ist ein internationales Bildungsprojekt. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Geschichte der Linke durchzuarbeiten, um von ihr zu lernen. Wir möchten auf das aufmerksam machen, was einst war und damit fühlbar wird, was heute fehlt. Das Slogan von Platypus lautet: Die Linke ist tot, lang lebe die Linke. Die Linke, die wir meinen, also das ist nicht die Partei Die Linke, sondern das ist die politische und gesellschaftliche Kraft, die bewusst in die Geschichte der Menschheit eingreift, mit dem Ziel, die Gesellschaft grundlegend zu transformieren. Sie möchte die Utopien, die in den Menschen stecken, verwirklichen. Sie möchte, wie Marx in einem Brief an Ruge schreibt, zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. Die revolutionäre Linke hatte also als Ziel, den Kapitalismus zu überwinden, um die uneingelösten Versprechen der bürgerlichen Revolution auf Freiheit und Gleichheit zu verwirklichen. Das, was heute nur noch größenwahnsinnig oder wie ein Traum klingt, schien einst eine realistische Möglichkeit zu sein. Und es war stets das Selbstverständnis und die Aufgabe der Linken, aus dieser Möglichkeit eine Wirklichkeit zu machen. Daran möchten wir als Platypus erinnern. Die Linke heute, die diesem Ziel implizit oder explizit abgesagt hat, ist tot. Die Linke von morgen, darauf setzen wir unsere Hoffnung. Daher der zweite Teil unseres Slogans: Lang lebe die Linke. Genau. Und zu diesem Zweck haben wir einerseits den Lesekreis, also was ist die Linke, was ist Marxismus, der hat gestern seine erste Sitzung gehabt, aber ab nächster Woche wird er eben entweder am Montag oder am Donnerstag stattfinden, je nachdem, wann ihr Zeit habt, kommt gerne rum, eben Montag um 19 Uhr im Liebknechthaus und Donnerstag 18 Uhr hier an der Uni im Seminarraum 104. Und ja, für alle Leute, die vielleicht irgendwie den Lesekreis zu hoch ist, erstmal für den Einstieg haben wir auch so niedrigschwelligere Angebote wie eben ein Coffee Break, wo wir uns dann heute auch um 15 Uhr dann, ist direkt um 15 Uhr, ne? Im Anschluss an dem Teach-in im Lukas Becker genau treffen können und einfach quatschen können, was gerade eben so auf der Linken abgeht. Und ja, derselbe Zweck, bloß zu einer anderen Uhrzeit und mit anderen Getränken, wird bei der Pub Night verfolgt. Ja, da sind wir immer in der Puffy Bar, das ist eine Soli-Kneipe, die ist in der Kapellenstraße 16 im Osten. Da können wir nicht genau sagen, wann die Termine sind, weil die sind eher unregelmäßig und die werden dann auf unseren Kanälen bekannt gegeben, genau. Ja, also nun zum Vortrag Surrealismus und die Linke. Der Ankündigungstext lautet ja: Die SurrealistInnen sahen sich als eine Rebellion gegenüber der bürgerlichen Welt. Vor dem Hintergrund des Endes des Ersten Weltkriegs, der Russischen Revolution und Sigmund Freuds Psychoanalyse wollten sie mittels des Schocks ein Umdenken provozieren und die Gesellschaft von ihren gewohnten Denkmustern befreien, nicht als Realitätsflucht, sondern als revolutionäre Bewegung. Welchen Möglichkeitshorizont besaß der Surrealismus? Was ist Surrealismus heute? Welche Beziehung besteht zwischen dem Surrealismus und der Linken? Was ist das revolutionäre Potenzial von Kunst? Also, mein Interesse für die Kunstbewegung Surrealismus kam erstmal auf durch den wahrscheinlich kitschigsten aller surrealistischen Künstler, nämlich René Magritte. Also, der hat so Gemälde mit den Titeln wie Hegels Ferien, Vergewaltigung oder Lob der Dialektik. Also, die Gemälde lassen schon vermuten, irgendwie, dass da mehr dahinter steckt. So, aber zumindest aus heutiger Sicht ist nicht von Hand zu weisen, dass die Gemälde, auch wie zum Beispiel vorhin das Le Fils de l'Homme, irgendwie kitschig wirken, was im Hintergrund war. Also das hier, das Gemälde. Ja, also sie haben ja einfach einen kitschigen Charakter, aber wahrscheinlich erlangen sie auch gerade wegen ihrer Titel erst recht so diesen kitschigen Charakter. Also nicht ohne Grund gibt es Socken, Kühlschrankmagneten, Plakate in zig studentischen Wohnungen mit seinen Werken darauf. Also auch in meiner Wohnung gibt es einen Kühlschrankmagneten. Ohne Frage, Magrittes Malerei steht am Rande des Kitsch. Aber eigentlich ist genau dies ihr produktiver Charakter als Kunst. Der Surrealismus war zumindest in seinem Selbstverständnis mehr als nur eine Kunstrichtung. So hat schon André Bretons Manifest des Surrealismus, wenn man so will, das Gründungsdokument der Kunstbewegung in seinem Namen eine bewusste und gewollte Verbindung zum Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahr 1848. Aber bevor ich dem Teach-in namensgebenden Verhältnis von Surrealismus und Die Linke kommen kann, muss zuerst das Verhältnis von Kunst und Politik insgesamt geklärt werden. Also was ist eigentlich Kunst? Nur weil auf einer Leinwand Farbe aufgebracht wird, ist sie nicht automatisch Kunst. Kunst ist das Verhältnis von Kunstwerk und Betrachter. Das, was geschieht, während man in ein Bild gewissermaßen eintaucht. Und dieses Eintauchen, dieses Verstehen der Kunst setzt auch ein hohes Maß an Subjektivität voraus, die in der Lage ist, so diese Kunst überhaupt zu empfangen. Also die Antwort auch auf die Frage, was ist Kunst, hat sich zudem in der jüngeren Geschichte gewandelt. Im Mittelalter stand Kunst immer in Verbindung mit dem Hofstaat oder der Kirche. Wenn man in Leipzig im Gassi-Museum durch die Jahrhunderte so geht, weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, kann man das echt gut verfolgen. Das ist immer in Bezug auf die Kirche bis zu einem gewissen Cut. Also Kunst fand nur statt zu repräsentativen Zwecken für den Monarchen, also Reiterstatuen, königliche Porträts oder ähnliches. Oder eben, um in Kirchen Bibelszenen für die Bevölkerung, die weder lesen noch schreiben konnte, darzustellen. Also die Leidensgeschichte Jesu, der Auszug aus Jerusalem, die Arche Noah, so das Zeug eben. Um es auf den Punkt zu bringen, religiöse Kunst sollte propagieren. Der Begriff der Propaganda kommt auch aus diesem kirchlichen Kontext. Und Hofkunst sollte dagegen gewissermaßen unterhalten. Und durch diese Aufgaben, also der Propaganda und der Unterhaltung, hatte die Kunst aber im Mittelalter gewissermaßen ihren festen Platz und war fester, verbundener Bestandteil innerhalb der Kosmologie der antiken Welt. Aus diesen beiden Formen, also Propaganda religiöse Kunst und Hofkunst und auch noch der Volkskunst, die so nebenbei noch ein bisschen vorherrschte, erwächst dann mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft auch die bürgerliche Kunst. Die bürgerliche Kunst geht dabei über die Propaganda und Unterhaltung der Kirchen- und Hofkunst hinaus. Ab diesem Moment des Überschreitens der alten Aufgaben wird Kunst tatsächlich Kunst, also das, was wir heutzutage unter Kunst überhaupt verstehen, während sie zuvor nur ein Aspekt der Kosmologie der alten Welt war. Eine Welt, die eine totalisierende, nicht fragmentierte Welt war. Es verändert sich also die Kunst durch die entstehende bürgerliche Gesellschaft. Was macht nun aber diese bürgerliche Gesellschaft wiederum aus? Ganz kurz, in der vormodernen Gesellschaft war das Leben quasi schon gelebt, bevor man geboren wurde. Wenn dein Vater Schreiner war, war klar, okay, du wirst Schreiner sein und halt irgendwie die Aufgaben, die er so hinterlassen hat, einfach weiterführen. Und ja, wenn dein Vater Bauer war, wirst du halt den Acker, den dein Vater vielleicht bestellt hat im Sommer und der dann gestorben ist, wirst du halt als Bauer weiter den Acker beackern. So, Menschen taten Dinge in ihrer Generation, damit die gleichen Dinge weiter in der nächsten Generation zu erledigen waren. Punkt. Also die Freiheit bestand gewissermaßen im Mittelalter oder im Feudalwesen darin zu sein. In der Moderne, also in der bürgerlichen Gesellschaft dagegen, sind die Ziele der Menschen nicht vorgegeben. Also das Schicksal ist selbst zu entdecken und zu erzeugen. Es geht nicht mehr darum, zu wiederholen, was die Vorfahren gemacht haben, sondern zu verändern, sich selbst wie auch seine Umwelt, also etwas werden zu können, die Welt voranzubringen. Die Freiheit in der modernen Welt liegt also nun darin, zu werden. Diese Freiheit der Veränderung, des Fortschreitens, des Werdens beschränkte sich nicht bloß auf den einzelnen Menschen, sondern ergreifte alle Bestandteile der Gesellschaft, so auch die Kunst. Aber diese Freiheit führte für die Kunst zu neuen Problemen. Die Kunst war einerseits nicht mehr an ihre Aufgaben für Hofstaat und Kirche gebunden, gut, aber geriet dadurch gewissermaßen in eine Sinnkrise. das Schöne selbst ist in der bürgerlichen Gesellschaft nur etwas Veränderliches und nicht mehr etwas als ewig Anerkanntes. Denn was schön ist, ist in der Moderne nicht mehr fixiert. Auch das Schöne wird jetzt als etwas im Werden Befindliches erkannt. Es kommt darauf hin zu einer Sinnsuche für die Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft mit unzähligen Versuchen. Also man hat irgendwie dann immer versucht, der Kunst so einen äußeren Endzweck aufzubürden, wie so moralische Besserung. Kunst ist dafür da, dass die Menschen irgendwie besser werden oder belehrt werden oder dass die Triebe von den Menschen gebändigt werden oder irgendwie sowas. Dagegen hat aber Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik aus dem Jahr 1829 gesagt, also Georg Wilhelm Friedrich Hegel, war eigentlich so der wichtigste Vertreter des deutschen Idealismus. Und also zu dieser neuen bürgerlichen Kunst, sagte Hegel, das Schiefe liegt hierin, dass sich das Kunstwerk sodann auf ein anderes beziehen soll, das als das Wesentliche sein sollende für das Bewusstsein hingestellt ist, sodass nun das Kunstwerk nur als ein nützliches Werkzeug zur Realisation dieses außerhalb des Kunstbereichs selbstständig für sich geltenden Zwecks Gültigkeit haben würde. Hiergegen steht zu behaupten, dass die Kunst die Wahrheit in Form der sinnlichen Kunstgestaltung zu enthüllen, jenen versöhnten Gegensatz darzustellen, berufen sei und somit ihren Endzweck in sich, in dieser Darstellung und Enthüllung selber habe. Denn andere Zwecke wie Belehrung, Reinigung, Besserung, Gelderwerb, Streben nach Ruhm und Ehre gehen das Kunstwerk als solches nichts an und bestimmen nicht den Begriff desselben. Für Hegel stellt also Kunst Geist dar. Also Geist ist so ein Begriff von Hegel, wenn man so will. Und das heißt, das Verhältnis des Menschen zu seiner Welt, zu sich selbst, zu sich in seiner Welt. Hierbei ist Kunst ein Verbündeter mit der Wissenschaft gewissermaßen gegen die Religion, weil Wissenschaft wie Kunst kämpfen gewissermaßen um die Diesseitigkeit der Welt, also gegen Religion, die ja so das Heil im Paradies sucht, also erst nach dem Tod. Sprich, die Erlösung soll nicht erst auf das Leben nach dem Tod aufgeschoben werden, sondern bereits im Hier und Jetzt angegangen werden. Das Ziel ist folglich, dass der Mensch sich seine Welt bewusst aneignet, sowohl theoretisch als auch praktisch. Dadurch, dass Kunst das Wahre in der Welt enthüllen will, steht sie in dem Maße, in dem die bürgerliche Gesellschaft in Widerspruch gerät, im ständigen Protest gegen diese Gesellschaft. Aber Kunst offenbart nicht notwendigerweise, was wahr ist, aber das Schöne im Kunstwerk hat ein Wahrheitsgehalt. Also, und genau darin liegt der Protest. Also dadurch, dass die Realität in der bürgerlichen Gesellschaft in Krise gerät, also im Kapitalismus, wird dieses Schöne innerhalb der Kunst nicht mehr, also wird die Gesellschaft das Schöne in der Kunst nicht mehr gerecht. Und dadurch deutet dann das Kunstwerk über die bestehenden Umstände hinaus. Kunst hat also einen Soll-Charakter. Allerdings nicht im festlegenden, beschreibenden Sinn. Sie ist keine bloße Darstellung von Theorien. Es ist vielmehr ein negatives Sollen, in dem es anzeigt, was in der Wirklichkeit nicht ist. So unter Hegel. Gute 100 Jahre nach Hegel schreibt der marxistische Revolutionär und Theoretiker Leo Trotzki, nachdem die bürgerliche Gesellschaft eben durch die Industrialisierung mehr und mehr in Krise geraten ist, dazu einen Beitrag in Partisan Review. Das war in Amerika eine linksradikale Zeitschrift, glaube ich, oder? Ja, irgendwie sowas. Im Jahr 1938. Und darin schreibt er: Der Mensch drückt in der Kunst sein Verlangen nach einem harmonischen und erfüllten Leben aus. Das heißt, den kostbarsten Gütern, deren ihn die Klassengesellschaft beraubt. Deswegen enthält jedes echte Kunstwerk immer einen Protest gegen die Wirklichkeit. Sei er nun bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv, optimistisch oder pessimistisch. Jede neue künstlerische Richtung hat mit einer Rebellion eingesetzt. Also, was ist in diesen 100 Jahren passiert, dass jetzt eben diese bürgerliche Gesellschaft so in Krise gerät? Also ganz kurz, zunächst einmal ist die Industrialisierung immer weiter fortgeschritten. Erst die Dampfmaschinen, Lokomotiven, dann die Chemieindustrie und letztlich die Elektroindustrie sind entstanden. Und der Mensch hat also immer mehr seine Umwelt, seine Welt sich handhabbar gemacht. Andererseits kam es durch dieselben Entwicklungen zur Krise von bürgerlicher Gesellschaft. Also ich glaube, dazu hat auch schon Lara ein Teach-In gehalten. Das war vor 2 Wochen, glaube ich. Ja, ich glaube, das gibt es jetzt mittlerweile auch schon auf YouTube. Da könnt ihr da noch viel tiefer eintauchen. Genau. Also, aber worin liegt diese Krise? Also worin liegt die Krise der Gesellschaft? Was ist der Kapitalismus? Also, weil die bürgerliche Gesellschaft die Gesellschaft der Arbeit ist, gibt es ein Bemühen nach Effizienz. Also Arbeit wird durch die Maschinen in den Fabrikhallen immer schneller und einfacher zu erledigen. Während vor der Industrialisierung es vielleicht einen Tag gebraucht hat, um einen Stuhl herzustellen, kann man mittels Maschinen das Ganze in einer Stunde machen. Also die Produktivität der Menschen, der Maschinen untergräbt aber den Wert der Arbeit selbst. Dazu hat mal Max Horkheimer, ein Denker der Frankfurter Schule, gesagt, die Maschinen haben nicht die Arbeit, sondern den Arbeiter überflüssig gemacht. Zitat Ende. Doch das stellt ein Problem dar, denn in der bürgerlichen Gesellschaft beruht die Freiheit auf der Gleichheit der Arbeit, sodass der Arbeiter, obwohl er überflüssig geworden ist, weiterarbeiten muss, um überhaupt leben zu können. Nun aber steht eben seine Arbeit mit sich selbst in Widerspruch und es ist in Widerspruch geraten mit der Freiheit. Und der Kapitalismus ist gewissermaßen dadurch ein Widerspruch zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts, also bürgerliche Gesellschaft, und den Produktivkräften des 19. Jahrhunderts, also Industrialisierung. Wenn also Kunst im Feudalwesen der Kirche sowie dem Staat untergeordnet war und dabei qualitativ eine andere Bedeutung hatte als heute, so ist Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft sich selbst und damit der Freiheit verpflichtet, deutet über sich selbst hinaus und offenbart eine Leerstelle. In der Krise der bürgerlichen Gesellschaft, dem Kapitalismus, ist Kunst ein fortwährender Protest gegen die Welt, wie sie ist. Und nun hat sich aber nicht nur so die Gesellschaft verändert, sondern auch mit Kunst selbst ist etwas passiert durch die Industrialisierung oder besser gesagt ihren politischen Ausdruck der Märzrevolution von 1848. Und das ist eben, dass Kunst nun gewissermaßen aufbricht in Avantgarde und Kitsch. Also durch die Industrialisierung entstand nun erstmals in der Geschichte so etwas wie eine Massengesellschaft, die sah, wie das Bürgertum in den Städten Kultur erleben konnte. Und die neuen Proletarier in den Städten wollten logischerweise nun auch Kultur erleben können. Schließlich sind sie ja auch Stadtbewohner wie eben das Bürgertum. Aber das Problem war für die Proletarier, dass die eben schlicht nach 16 Stunden Arbeitszeit nicht die Zeit hatten, sich großartig nebenbei irgendwie zu belesen oder allgemeiner gesagt, so ihre Subjektivität zu entwickeln. Also, da die Revolution von 1848 aber das Problem offensichtlich gemacht hatte, kam nun die Versorgung der Massen mit Kultur als Notwendigkeit auf. Diese Versorgung musste jedoch ohne Zeitaufwand für die Proletarier funktionieren, also ohne aufwendig zu erlernendes Vorwissen, um den Genuss von Kunst auch ohne Vorbildung und unmittelbar möglich zu machen, entstand Kitsch. Kurz, also Kitsch ist einfach vorgekaute Kunst. Das ist einfach, man geht in ein Museum oder man schaut sich ein Gemälde an und denkt sich so, hübsch. Also das ist Kitsch. Und man versteht halt nicht wirklich, was dahinter steckt vielleicht, ja. Aber so schreibt Clement Greenberg in seinem Essay Avantgarde und Kitsch aus dem Jahr 1938, ein und dieselbe Zivilisation bringt gleichzeitig zwei so unterschiedliche Dinge hervor, wie ein Gedicht von T.S. Eliot und ein Tin Pan Alley Song oder ein Gemälde von Braque und ein Titelbild der Saturday Evening Post. Alle vier stehen auf der Ebene der Kultur und sind vordergründig Teile derselben Kultur und Produkte der gleichen Gesellschaft. Hier jedoch scheint ihre Verbindung zu enden. Also das Gemälde von Braque ist gewissermaßen ja, so Avantgarde und so ein Titelbild von der Zeitung, was einfach nur, wo man anschaut und denkt, was dann anspringt, sondern sich denkt, ah, okay, cool, das ist Kitsch. Ja, also während also nun Kitsch für die Massen existierte, wurde Kunst im Kapitalismus aber museumifiziert. Also es war nicht mehr wirklich Bestandteil der Gesellschaft. Und führte dadurch dann eine paradoxe, untote Existenz. Denn ihre Energie aus dem emanzipatorischen Potenzial der bürgerlichen Gesellschaft konnte sie so, also in dem Museum, als tote Kunst nicht mehr entfalten. Dieses Zombie-Dasein der Kunst in dem Museum, das archiviert werden, dieses Erstarren, nennt sich auch Alexandrianismus. Diese Krise brachte ein neues Phänomen in der Kunst hervor. Die zweite Hälfte, nämlich Avantgarde. Zum Begriff der Avantgarde schreibt Greenberg weiter, in dem Bestreben, über den Alexandrianismus hinauszugehen, hatte ein Teil der westlichen bürgerlichen Gesellschaft etwas Unbekanntes hervorgebracht. Avantgarde-Kultur. Ein höheres Geschichtsbewusstsein, genauer gesagt das Aufkommen einer neuen Art von Gesellschaftskritik, einer historischen Kritik, hat dies ermöglicht. Diese Kritik hat unsere gegenwärtige Gesellschaft nicht mit zeitlosen Utopien konfrontiert, sondern nüchtern mit den Begriffen der Geschichte und von Ursache und Wirkung, die Vorläufer, Begründungen und Funktionen der Form untersucht, die den Kern jeder Gesellschaft bilden. So zeigt es sich, dass unsere gegenwärtige bürgerliche Gesellschaftsordnung kein ewiger, natürlicher Zustand des Lebens ist, sondern lediglich der letzte Begriff in einer Abfolge von Gesellschaftsordnungen. Zitat Ende. Oder anders gesagt, die Avantgarde ist der Versuch, Kunst lebendig zu halten, nicht ins Museum abgleiten zu lassen, weiterhin in Berührung mit der Gesellschaft selbst zu halten, was eben im Kapitalismus nicht mehr der Fall ist. Also Kunst ist einfach in den Museen abgeglitten und die Avantgarde hat eben genau das versucht, versucht zu verhindern. Die Avantgarde imitiert also die Kunst. Kitsch hingegen imitiert lediglich den Effekt von Kunst. Also was ich vorhin gesagt habe, ah, hübsch, das ist der Effekt von Kunst, dass man halt Sachen einfach hübsch finden kann. Ohne dass es Zeit oder sonstigen Aufwand in Anspruch nimmt. Das reine Ansehen von Objekten, die man potenziell schön finden kann. Wie kommt nun aber die Kunst zur Politik? In ihrem Aufruf für eine freie revolutionäre Kunst aus dem Jahr 1938 schreiben die Begründer des Surrealismus, André Breton und eben der marxistische Theoretiker Leo Trotzki. Echte Kunst, das heißt Kunst, die sich nicht mit der Variation überkommener Modelle zufrieden gibt, sondern darum bemüht ist, dem inneren Anliegen des Menschen und der Menschheit von heute Ausdruck zu verleihen, ist notwendigerweise revolutionär. Das heißt, sie strebt eine vollständige und radikale Umgestaltung der Gesellschaft, sei es auch nur, um das intellektuelle Schaffen von ihren Fesseln zu befreien und der ganzen Menschheit zu gestatten, sich zu Höhen aufzuschwingen, die bisher nur von einsamen Geistern und Genies erreicht worden sind. Zugleich stellen wir fest, dass allein die soziale Revolution in der Lage ist, einer neuen Kultur den Weg zu bahnen. Kunst benötigt also, um ihren um ihre Ziele überhaupt erreichen zu können, die Politik als ihren Verbündeten. Damit sich die Kunst angesichts einer rückläufigen Subjektivität, die ihre Fähigkeit verliert, Kunst als solche wahrzunehmen, verwirklichen kann, ist eine politische Revolution notwendig. In Anbetracht des sich etablierenden Faschismus der 1930er Jahre schreibt Trotzki in seinem Kommentar in der Partisan Review: Der Niedergang der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet eine unträgliche Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche. Sie verwandeln sich zwangsläufig in individuelle Widersprüche und machen dadurch die Forderung nach einer befreienden Kunst noch brennender. Der dahinsiechende Kapitalismus ist jedoch absolut unfähig, den künstlerischen Richtungen, die unserer Epoche irgendwie entsprechen, die minimalsten Voraussetzungen für ihre Entfaltung zu garantieren. Die unterdrückten Massen leben ihr eigenes Leben und die Bohème ist eine zu schmale Basis. Die Kunst, die den komplexesten, empfindlichsten und verwundbarsten Teil der Kultur darstellt, leidet ganz besonders unter dem Niedergang und Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft. Aus dieser Sackgasse mit den Mitteln der Kunst einen Ausweg zu finden, ist nicht möglich. Die ganze Kultur befindet sich in einer Krise von der ökonomischen Basis bis zu den höchsten ideologischen Schichten. Die Kunst kann weder der Krise entkommen, noch sich von ihr lossagen. Sie kann nicht nur nicht sich selbst retten, sie wird zwangsläufig verfallen, falls die gegenwärtige Gesellschaft sich nicht zu verändern vermag. Dieses Problem hat einen unbedingt revolutionären Charakter. Aus diesem Grund wird die Funktion der Kunst in unserer Epoche durch ihr Verhältnis zur Revolution bestimmt. Zitat Ende. Um das nochmal zusammenzufassen, die Kunst kann nicht die Welt retten, kann nicht die Menschheit retten. Also Kunst kann nach Trotzki noch nicht mal sich selbst retten und braucht dafür die Politik. Und mit der Politik meine ich allen voran eigentlich eine revolutionäre Linke. Besser gesagt, die Notwendigkeit der Revolution eben. Es gibt diese Notwendigkeit für die Kunst. Denn die Kunst braucht zur Erfüllung ihrer Ziele, nämlich wirklich frei schaffend zu sein, eine wirklich revolutionäre Bewegung, die die gesamte Menschheit befreien möchte. Und nun kommen wir endlich zum Surrealismus an sich. Denn der Surrealismus befand sich zu seiner Zeit genau in diesem Spannungsfeld von Avantgarde und Revolution. Aber dennoch nahm er in diesem Spannungsfeld eine besondere Stellung ein. Offiziell gegründet wurde der Surrealismus in Paris im Jahr 1924 mit dem vorhin erwähnten Manifest du Surrealisme von André Breton. Und dadurch, dass es 1924 gegründet wurde, war er gewissermaßen ein bewusster Spätzünder innerhalb der Avantgarde. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass nach Adorno die Hochzeit der Avantgarde spätestens, Zitat, 1924 schon im Verblassen sich befand. Die heroischen Zeiten der Kunst lagen vielmehr um 1910, die des synthetischen Kubismus, des deutschen Frühexpressionismus, der freien Atonalität Schönbergs und seiner Schule. Also, das muss man nicht alles kennen, aber also Adorno's Punkt ist einfach, dass um 1910 rum eigentlich die wirkliche Hochphase der Avantgarde war und halt 14 Jahre später, wo eigentlich diese ganzen Bewegungen sich schon am Verblassen befanden, steigt der Surrealismus eben ein. Die Gründung 1924 war sehr, sehr spät. In dem Jahr, in dem auch die letzten Hoffnungen auf eine etwaige Weltrevolution nach der russischen Revolution 1917 anfingen zu erlöschen. Zudem war der Surrealismus zumindest in der Form ein bewusster Regress innerhalb der Malerei, weil wie schon davor, also Frühexpressionismus, Kubismus, das waren alles eigentlich schon kunsttechnisch sehr stark ins Abstrakte gingen und der Surrealismus dagegen wartete dann eben mit einer Rückkehr zur Gegenständlichkeit auf, weil selbst wenn es im Surrealismus Bilder waren, die traumhaft waren und eben einen Traum darstellen sollten, so waren doch die Gegenstände wieder in einer bekannten, realistischen Form dargestellt im Surrealismus. Also selbst wenn man das sich jetzt anschaut, es ist zwar keine eindeutigen Gegenstände bei diesem Gemälde, indefinierte Teilbarkeit von Yves Tanguin, aber es sind dennoch auf den ersten Blick Gegenstände. Also es ist nicht wie im Kubismus von Picasso, dass man da erstmal zweimal hinschauen muss, bis man da was erkennt, sondern man denkt so, okay, irgendwas erkenne ich schon, auch wenn es nicht eindeutig jetzt zuordbar ist. Genau. Für den theoretischen Vater des Surrealismus, André Breton, bestand der Wesenskern sodann auch in der Beziehung zum Traum, zum Unbewussten, daher auch der Name Surrealismus, also über der Realität stehend. Es sollte eine Verschmelzung der beiden Realitäten von Traum und Wachzustand entstehen und damit etwas, das mehr ist als die uns bekannte Realität. Die meisten Surrealisten versuchten mittels Schlaf, Traum oder Rauschmitteln ihrem Bewusstsein auszuschalten, um so in einen unbewussten Zustand, einen automatischen, nicht kreativen Prozess zu kommen. Ein Vorläufer des Surrealismus, der Dichter Saint-Paul Rousse, befestigte, wenn er sich gegen Morgen zum Schlafen legte, ein Schild an seiner Tür mit der Aufschrift Le Poète Travaille, also der Dichter arbeitet. Die surrealistischen Künstler versuchten also spontan und ohne Einschränkung des Bewusstseins zu zeichnen und zu schreiben, das sogenannte Écriture automatique, das automatische Schreiben. In diesem Fokus auf das Unterbewusste, auf das Unbewusste, das sie in gewollter Trance erreichen wollten, mit all ihren Ängsten und Begierden, hatten sie im Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, ein verehrtes Vorbild. Diese Verehrung war jedoch recht einseitiger Natur. So hatten zwar André Breton und Sigmund Freud über 15 Jahre einen recht stabilen Briefwechsel, in dem Breton gewissermaßen immer wieder versucht hat, von Freud einen Segen oder eine Anerkennung zu erbitten. Diese jedoch stand dem stets ablehnend gegenüber. So schreibt zum Beispiel Freud in einem Antwortbrief an Breton vom 8. Dezember 1937, eine bloße Sammlung von Träumen, ohne die Assoziation der Träumer, ohne das Wissen um die Umstände, unter denen sie aufgetreten sind, sagt mir nichts. Und ich kann mir kaum vorstellen, was sie jemandem sagen könnte. Zitat Ende. So sagte Theodor Adorno in rückblickend auf den Surrealismus aus dem Jahr 1956 dann auch richtigerweise, keine Kunst ist gehalten, sich selbst zu verstehen. Der eigentliche Kern des Surrealismus lag also nicht in der Traumdeutung. Adorno schreibt weiter, wäre in der Tat der Surrealismus nichts anderes als eine Sammlung literarischer und grafischer Illustrationen zu Jung oder selbst Freud. Er verdoppelte nicht bloß überflüssig, was die Theorie selber ausspricht, anstatt dass sie es metaphorisch verkleidete, sondern es wäre auch von einer Harmlosigkeit, die kaum Raum ließe für den Skandal, den der Surrealismus meint und der sein Lebenselement bildet. Jene Theorie verfehlt aber die Sache selbst, so träumt man nicht, keiner träumt so. Dem Traum sind die surrealistischen Gebilde mehr nicht als bloß analog, indem sie die gewohnte Logik und die Spielregeln der empirischen Daseins außer Kraft setzen, dabei aber doch die einzelnen auseinandergesprengten Dinge respektieren, ja all ihren Inhalt und gerade auch den menschlichen, der Dinggestalt annähern. Es wird zerschlagen, umgruppiert, aber nicht aufgelöst. Gewiss hält es der Traum anders, als die Dingwelt erscheint. Gewiss hält es der Traum anders, aber die Dingwelt erscheint doch in ihm unvergleichlich verschleierter, weniger als Realität gesetzt, denn im Surrealismus. Wo Kunst an der Kunst rüttelt, das Subjekt, das im Surrealismus weit offener und ungehemmter am Werk ist als in den Träumen, wendet seine Energie gerade an seine Selbstauslöschung, zu der es im Traum keine Energie bedarf. Zitat Ende. Wenn also nun die Traumdeutung nicht den Begriff des Surrealismus ausmacht, was ist es dann? Für Adorno liegt dieser in der Verfahrensweise der Montage. So werden sowohl in der Malerei als auch in der surrealistischen Lyrik Bilder diskontinuierlich aneinandergefügt und erhalten dadurch einen Montagecharakter. Dabei wird in der surrealistischen Praxis Vertrautes mit ungewohnten Elementen versetzt. Diese ungewohnten Elemente haben erst durch die Bezugnahme zu dem Vertrauten ihren Schrecken. Das, oh, wo habe ich das schon mal gesehen, gewissermaßen. Für Adorno ist also die Affinität zur Psychoanalyse nicht in einer Symbolik des Unbewussten zu vermuten, sondern im Versuch, durch Explosionen Kindheitserfahrungen aufzudecken. Das mag uns heute komplett vertraut vorkommen, da die Vergangenheit in der Popkultur, die wir heute kennen, fortwährend immer wieder und wieder aufgewärmt wird. Also ich muss jetzt da zum Beispiel an Stranger Things denken, die eben die 80er wiederbelebt und halt in unser Bewusstsein zurückholt. Doch damals war es ein richtiger Schock für die Leute, dass ihre Kindheit aus dem späten 19. Jahrhundert ihnen komplett fremd geworden war. Also 1924, wenn da irgendwie auf 1880 irgendwie Bezug genommen wurde, waren die so, wow, warte mal, da habe ich gelebt. Und dann war es halt für die wirklich so ein Schock, dass es eine komplett andere Welt war. Adorno schreibt dazu weiter: Was der Surrealismus den Abbildern der Dingwelt hinzufügt, ist, was uns von der Kindheit verloren ging. So sollen uns als Kinder jene damals selbst schon veralteten Illustrierten angesprungen haben, wie jetzt die surrealistischen Bilder. Das subjektive Moment steckt dabei in der Handlung der Montage. Diese möchte vielleicht vergebens, aber der Intention nach unverkennbar Wahrnehmungen herstellen, so wie sie damals gewesen sein müssten. Weiter schreibt er: Die Spannung im Surrealismus, die im Schock sich entlädt, ist die zwischen Schizophrenie und Verdinglichung, gerade nicht also in einer psychologischen Beseeltheit. Das frei über sich verfügende, jede Rücksicht auf die empirische Welt ledige, absolut gewordene Subjekt enthüllt sich im Angesicht der totalen Verdinglichung, die es vollends auf sich und seinen Protest zurückwirft, selbst als Unbeseeltes, virtuell als das Tote. Die dialektischen Bilder des Surrealismus sind solche einer Dialektik der subjektiven Freiheit imstande objektiver Unfreiheit. Zitat Ende. Der Surrealist setzt sich also als absolut identisches Autonomiesubjekt, was angesichts der herrschenden Totalität und komplett verwalteten Einrichtung der Verhältnisse allerdings eher der Schein dessen ist. Das heißt, durch diese Veräußerung der kompletten Ich-Wendung im Subjekt zeigt sich angesichts eben dieser Verhältnisse, dass dieses unmittelbare Ich eigentlich nicht da ist, nur eben Schein ist, nicht existent. Weil alle Subjekte, auch Künstler, unter den bestehenden Verhältnissen eben integriert, somit damit heteronom und nicht autonom sind, befindet sich auch der scheinbar autonome Surrealist in einer unfreien Wirklichkeit. All dies macht surrealistische Kunst, indem sie auf die Vergangenheit, in der diese Umstände jedoch genauso vorherrschten, verweist und diese Vergangenheit in die Gegenwart verlagert. Und vorhin klang schon das an, wo es jetzt weitergehen soll. Das Ziel des Surrealismus und seiner Überrealität war unter anderem auch, dass selbst Kunst, also dass Kunst selbst transformiert werden sollte. Sie sollte vollkommen mit der Gesellschaft verschmelzen. Kunst sollte in der Gesellschaft aufgehen. Mit dem Verweis auf die Hegelsche Phänomenologie schreibt Adorno: Das einzige Werk und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod. Und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Erfüllung hat. Die darin gegebene Kritik hat der Surrealismus zur eigenen Sache gemacht. Man hat von dem Hegelschen Satz gesagt, in ihm hebe die Aufklärung sich durch ihre eigene Verwirklichung auf, um keinen geringeren Preis, nicht als eine Sprache der Unmittelbarkeit, sondern als Zeugnis des Rückschlags der abstrakten Freiheit in die Vormacht der Dinge und damit in bloße Natur wird man den Surrealismus begreifen dürfen. Seine Montagen sind die wahren Stillleben. Indem sie Veraltetes auskomponieren, schaffen sie Naturmord. Zitat Ende. Was heißt das? Also im Kapitalismus scheinen die Dinge über uns zu stehen. Sie scheinen die wirkliche Freiheit zu haben, obwohl sie ihnen verliehen wurde und von uns auf sie projiziert wurde. Es ist also eine Regression zur Natur, wo das, was ist, über uns steht und uns beherrscht. Die Bedeutung des Dualismus, auf die Adorno hier abzielt, besteht darin, diese neue Natur als verzerrt aufzuzeigen, uns also von ihr zu entfremden und die Frage nach der Freiheit tatsächlich neu zu stellen, als die Möglichkeit, sich über die Natur zu stellen, sie zu beherrschen, anstatt sich von ihr beherrschen zu lassen. Das Problem ist, dass in unserem Zustand die Freiheit des Objekts auf Kosten dessen geht, was das Objekt eigentlich mit Freiheit ausstattet, uns, den Menschen. Nochmal, es gab ein Regress hin zu einer neuen Natur. Also in der alten Welt hatte, die alte Welt hatte den Anschein, eine Natur zu sein. Die Dinge waren einfach da. Diese antike Welt war einheitlich, es war alles Religion, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe. Und die Kunst war darin integriert. Wenn der Surrealismus nun wollte, dass die Kunst in die Gesellschaft integriert wird, dann ist dieser Wunsch eigentlich auch ein Ausdruck des Wunsches nach einer neuen, transformierten Natur, dass die Freiheit eine Natur werden könnte, eine neue Unmittelbarkeit. Wenn wir jetzt von einer neuen Natur beherrscht zu werden scheinen, dann ist das die verzerrte Erfüllung des Wunsches nach dieser Freiheit. Die verwaltete Welt ist die parodierte Spiegelung einer freien Gesellschaft. Der Schock des Surrealismus ist der Schock der verfremdeten Unfreiheit, aber das Wissen, dass diese Unfreiheit bis heute anhält. Durch die Erlösung des Leides würde das Wesen der Kunst sich fundamental verändern. Der Begriff Kunst an sich würde zwar vielleicht bleiben, aber der Kern, die Bedeutung, wäre nicht mehr vergleichbar mit der gegenwärtigen. Dazu schreibt Adorno in seinem Postmortem 1970 veröffentlichten Werk Ästhetische Theorie: Auch die Gestalt von Kunst in einer veränderten Gesellschaft auszumalen, steht nicht an. Wahrscheinlich ist hier ein Drittes zu Vergangenen und Gegenwärtigen. Aber mehr zu wünschen wäre, dass eines besseren Tages Kunst überhaupt verschwände, als dass sie das Leid vergäße, das ihren Ausdruck ist und an den Form ihre Substanz hat. Was aber wäre Kunst als die Geschichtsschreibung, wenn sie das Gedächtnis des akkumulierten Leidens abschüttelte? Ja, was wäre das? Der Surrealismus hat es ganz offensichtlich nicht vermocht, uns und sich selbst von diesen akkumulierten Leiden zu befreien. Was natürlich so auch nie die Aufgabe des Surrealismus war, weil wir vorhin schon gesagt haben, diese Aufgabe liegt in der Politik, nicht in der Kunst. Kunst existiert noch und der Kunst und der Existenzgrund für Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft, der Kapitalismus, mit dazu. Mit der Besetzung Belgiens durch das nationalsozialistische Deutschland begann für den eingangs erwähnten Surrealisten René Magritte die Überlegung darüber, wie seine Kunst überhaupt noch politisch, also auch philosophisch kritisch bleiben könnte. Sowohl als surrealistischer Künstler lief er Gefahr, wegen seiner entarteten Kunst in eine, wie er es ausdrückte, Irrenanstalt gesteckt zu werden, als auch als bekannter Kommunist, wenn auch stets im feinen Zwirn, weitere politische Repressalien ertragen zu müssen. Letztlich kam er bei seinen Überlegungen nicht darum herum, das surrealistische Projekt als gescheitert anzusehen, und so schrieb er während der nationalsozialistischen Besatzungszeit: Die Verwirrung und Panik, die der Surrealismus erzeugen wollte, um alles in Frage zu stellen, wurde von den Nazi-Idioten viel besser erreicht als von uns. Ich glaube, das kann man aus heutiger Sicht definitiv als ultimative Kritik an sich selbst werten. Die Weltgeschichte hatte mit dem Nationalsozialismus einen Schock zu bieten, der den Surrealismus sämtliche Kraft nahm und ihn bedeutungslos werden ließ. Oder wie Teddy Wiesengrund es ausdrückte: Nach der europäischen Katastrophe sind die surrealistischen Schocks kraftlos geworden. Zudem stumpfte sich das schärfste Schwert des Surrealismus bereits in seiner Hochphase ab. Der Schock über etwas Veraltetes und doch Vertrautes wurde immer geringer, bis es letztlich nur noch ein Schulterzucken produzierte. Wenn also der Surrealismus in den 1920er Jahren die Bilder der 1980er Jahre ausbeutete und die Verfremdung für die eigenen Zwecke zu nutzen versuchte, ist das heute bloß noch historisch nachzuvollziehen. Adorno schreibt dazu in jene 20er Jahre im Jahr 1962, die Verfremdung der 20er Jahre ist das Gespenst eines Gespenstes. Also worin liegt nun die Möglichkeit von Surrealismus oder von Kunst insgesamt in der Gegenwart? Wenn Adorno also in den 1960er Jahren noch vom Surrealismus als ein Gespenst eines Gespenstes reden kann, so deshalb nur, weil er sich damals der Geschichte der bürgerlichen Subjektivität bewusst war. Diese bürgerliche Subjektivität, das Bewusstsein der Freiheit, ist aber nach 1945 liquidiert. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen den 1960er Jahren und heute. Heutzutage sucht uns der Surrealismus nicht mehr als Geist von einem Geist von einem Geist heim. Nein, dieses Bewusstsein, das für den surrealistischen Schock notwendig wäre, ist schlicht nicht mehr vorhanden. Rückblickend auf den Surrealismus drückt es Adorno wie folgt aus. Wenn aber heute der Surrealismus selber obsolet dünkt, so darum, weil er die Menschen bereits jenes Bewusstsein der Versagung sich selbst versagen, das im Negativ des Surrealismus festgehalten ward. Zitat Ende. Wie vorhin schon erwähnt, leben wir nicht mehr in einer Welt des zerfallenen Spätliberalismus, sondern in einer, wie Adorno es nennt, verwalteten Welt, einer gesteuerten, überdachten, integrierten Gesellschaft. Zitat Adorno, was in dieser Welt als Protest der künstlerischen Form sich regt und keine künstlerische Form wäre länger denkbar, die nicht Protest ist, fällt selber in das Geplante, dem sie widersteht und trägt die Male dieses Widerspruchs. Zitat Ende. Zeitgleich haben wir es heutzutage mit einer Massenkultur zu tun. Das heißt, es gibt keine bewussten Klassen mehr. Also sowohl kein Proletariat als auch keine Bourgeoisie. Denn das Aufkommen der Masse ist historisch betrachtet die Liquidation von Klasse. Ein bekanntes Beispiel in Deutschland ist ja zum Beispiel auch, dass die SPD mit dem Godesberger Programm von einer Klasse, also von der Arbeiterpartei hin zu einer Volkspartei, also Volk ist nichts anderes wie Masse, geworden ist. Also wir leben komplett in einer Massenkultur heutzutage, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das bedeutet, wahrscheinlich gibt es aktuell ganz ohne historisches Bewusstsein sowohl von der Bourgeoisie als auch vom Proletariat auch keine Möglichkeit für eine Avantgarde. Die wahrscheinlich letzte Avantgarde in diesem Sinne ist mit dem Surrealismus gestorben. Das bedeutet für unsere heutige Zeit, durch das Auseinanderfallen von Kunst in Avantgarde und Kitsch mit der Revolution von 1848 und der nun weggefallenen Avantgarde, dass es wahrscheinlich aktuell nichts anderes gibt als Kitsch. Wir können zwar noch immer in Museen gehen, uns Gemälde ansehen und dann sagen, hübsch, aber das ist nicht Kunst. Das reine Hübschfinden ist der Ausdruck von Kitsch. Wir haben nicht mehr den Zugang zu Kunst, da ohne historisches Bewusstsein auch ein Regress in Geschmack einhergeht. Wir leben also in einer Perspektivlosigkeit, die Kunst unbedingt notwendig und doch unmöglich macht. Dabei wäre eine Perspektive über den aktuellen Status quo zwingend erforderlich. Die Kunst setzt ein Bewusstsein der Freiheit voraus. Doch wir leben in völliger Unfreiheit. Ohne das Streben nach Freiheit wird es keine Kunst mehr geben. Denn wie Leo Trotzki es in einem Kommentar in der Partisan Review schreibt, Kunst, Kultur und Politik brauchen eine neue Perspektive. Ohne sie gibt es für die Menschheit keinen Fortschritt. Zitat Ende. Die Subjektivität, die erforderlich ist, um Kunst als Kunst zu erfassen, wäre die Rückgewinnung einer bürgerlichen Subjektivität, einer zerrissenen bürgerlichen Subjektivität, wie wir sie im Kapitalismus noch haben. Und selbst als bürgerliche Subjekte im Widerspruch zu begreifen, war auch eine historische Aufgabe der Linken. Die Fähigkeit, Kunst wahrzunehmen, hat dieselben Voraussetzungen an Subjektivität und Bewusstsein, die die Linke historisch als notwendig für die Entwicklung des Klassenbewusstseins ansah. Wenn dies tatsächlich möglich wäre, würde die Wiederentfaltung unserer Fähigkeit, als Kunst als Kunst zu rezipieren, zwangsläufig in eine produktive Sackgasse innerhalb des Kapitalismus führen. Es würde quasi über den Kapitalismus hinausweisen. Denn für diese Wiederverwirklichung der Kunst wäre eine vollständige gesellschaftliche Revolution notwendig. Und das ist die Aufgabe der Politik. Dann könnte vielleicht die Darstellung der Freiheit der Dinge, die der Sozialismus in widersprüchlicher Form vorschlug, wirklich verwirklicht werden. Das heißt, nicht mehr auf Kosten unserer Freiheit, sondern aufgrund unserer Freiheit. Vielen Dank. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass ihr jetzt erstmal vielleicht so 5 Minuten unter euch einfach mal drüber reden könnt, weil es waren ja schon ein paar Blätter dabei in dem Vortrag. Und dann können wir im Anschluss drüber diskutieren, was ihr davon haltet. Ja. Wird das eigentlich auch noch aufgenommen? Wird das auch noch aufgenommen? Ob das aufgenommen wird? Okay, also wenn ihr bereit seid, können wir dann jetzt gerne auf eure Fragen reagieren, falls es Fragen gibt. Ja? Ja, das hast du jetzt recht schön gehört, aber genau. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da was verpasst habe zwischendurch, aber du hast ja darüber gesprochen, dass quasi vor oder während der parallelen Entwicklung von Avantgarde und Kitsch es nicht genügend Raum so in der Eingebundenheit in die Produktivverhältnisse gegeben hat, um wirklich Kunst zu betreiben. Und das ja aber, also dann der Bohem irgendwie, die jetzt auch nicht breit genug war, aber dennoch hat es diese Avantgarde-Bewegung gegeben. Also, und dennoch ist daraus dann wieder der Surrealismus gewachsen. Das heißt, obwohl auch da schon viel Eingebundenheit war, war das wirklich allein durch dieses Verständnis von Freiheit bedingt oder dieses Bewusstsein bedingt, dass dann nochmal was quasi ein revolutionäres Kunstbestreben entstehen konnte? Ja, tatsächlich ist es ganz zentral verbunden mit diesem Bewusstsein von Freiheit. Also man muss auch, ich habe ja von dem bewussten Spätzünder des Surrealismus geredet. Also warum bewusster Spätzünder? Das ist ja nicht ohne Grund 1924 entstanden. Das war eben wirklich mit der Niederschlagung der, wie heißt das, Rote Ruhrarmee? Genau, ist auch so die letzte Hoffnung, dass eben die Weltrevolution doch noch überschwappen könnte, gewissermaßen gestorben. Und der Surrealismus hat gewissermaßen versucht, wie die Avantgarde an sich, aus wenig viel zu machen. Ja, also der Surrealismus war sich bewusst, dass er als Kunstbewegung nur einen Teil dazu beitragen kann, zu dieser Verwirklichung von Freiheit. Aber, ja. Okay, also insofern, das war ja dann auch dieses, man kann sich nicht nochmal darauf beziehen, weil das wäre dann das Gespenst vom Gespenst. Genau, ja. Also es gibt ja heutzutage trotzdem sowas wie Neosurrealismus, also wo dann so gewissermaßen diese Methoden versucht werden, wieder anzuwenden. Aber es ist halt wirklich komplett in luftleeren Raum, weil worauf bezieht sich das? Wir haben keine... Genau. Es ist wirklich, dadurch ist es gewissermaßen reiner Kitsch, weil es eben nur noch so diese Ästhetik imitiert, ohne dass man wirklich dann da noch drauf zugreifen kann, was mal das bedeutet hat. Du hast schon am Ende gemeint, dass es jetzt heute keine Kunst mehr gibt, sondern bloß nur Kitsch. Und dann gibt es jetzt ja Leute heute, die sich Künstler nennen, so wie Gerhard Richter oder Anselm Liefer und so weiter. Was ist das? Naja, das Kunstwerk an sich ist ja trotzdem noch ein Kunstwerk. Aber es gibt nicht mehr die Möglichkeit, das als Kunst aufzufassen, weil dann ist es bleibt dabei, dass man dann eben sagt, ah, okay, es bleibt wirklich rein auf diesen ästhetischen Empfinden hängen. Es ist nicht mehr so, dass man da irgendwie großartig reflektierend über das menschliche Dasein, über das Dasein des Menschen hinauskommen will, wie es aktuell ist, sondern es ist halt so, okay, dass sich halt eben, ja, es deutet nicht über sich selbst hinaus und dieses über sich hinausdeuten werde das Verständnis von Freiheit, also die Möglichkeit von Veränderung. Oder hast du noch irgendwie was dazu beizutragen? Ja, also wie gesagt, so, ja. Die Frage war jetzt, war, wenn es Kunst in dem Sinne nicht mehr gibt, aber heutzutage immer noch Künstler so aktiv sind. Ja. Also ich meine, es lebt halt in deformierter Form weiter. Ne? Also ja. Dort, wo irgendwie dieses Verständnis von Avantgarde und Kitsch ist, ist ja genau das Problem, dass die Avantgarde halt nicht integriert ist oder noch nicht integriert ist. Aber halt über zum Beispiel dann die Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Surrealisten und so weiter, die sind natürlich irgendwie nicht mehr in ihrer Zeit als avantgardistisch, beziehungsweise werden bloß noch in ihrer Zeit als avantgardistisch gesehen, aber werden dann halt irgendwie, wie gesagt, Kühlschrankmagneten etc. pp. Mhm. Und werden damit oder ihrer Aussage enthoben eigentlich, die sie in ihrer Zeit hatten, und werden halt zur Ware. Ich meine, das ist dasselbe mit Klimt zum Beispiel, der irgendwie Gründungsmitglied der Wiener Sezession ist, und es ist diesen Aufbruchsstimmung und der Jugendstil fängt irgendwie an, da sich vom herkömmlichen Kunstbegriff zu entheben. Also keine Ahnung, jede dritte WG in Leipzig hat wahrscheinlich einen Kuss oder so zu Hause hängen. Also es hat keine Aussagekraft mehr. Der Jugendstil ist sehr schnell irgendwie integriert worden, halt als einfach das Schöne und irgendwie das Ornamentale. Ja, und ich meine, es wird ja dann auch alles im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr von der Kulturindustrie ausgeschlachtet und so weiter und so fort. Also dann würde ich erstmal dich da nehmen, ja. Das finde ich aber auch so eine sehr westliche Sicht auf Kunst, weil es gibt ja sicherlich zum Beispiel auch von indigenen Bevölkerung jetzt Kunst, die für ihre Freiheit und gegen die Unterdrückung zum Beispiel jetzt in Brasilien kämpfen. Und dann jetzt aus unserer Perspektive hier in Deutschland zu sagen, nee, das ist aber keine Kunst, weil ihr macht ja nicht das, was Klimt gemacht hat. Nee, aber also, ja. Das stimmt, aber gewissermaßen ist ja auch so ein indigenes Volk in Brasilien auch dem Kapitalismus unterworfen. Also die sind ja auch aufgrund des Kapitalismus irgendwie davon bedroht auszusterben. Also die sind auch unter diese Totalität, in der wir alle leben auf der Welt. Es gibt keinen Flecken Erde, wo du nicht in der Gesellschaft bist. Und würdest du nicht sagen, dass die Kunst sich eben auch bezieht? Also so in dem, also ich habe jetzt kein Beispiel, wenn jetzt keine bekannte Künstlerin aus Brasilien kommt, aber die thematisieren eben ja genau das, wir werden hier unterdrückt und der Kontext Kapitalismus ist ja da immer mitgedacht. Ja, der Kontext von Kapitalismus ist vielleicht mitgedacht, aber an wen richtet sich diese Kunst? Also es gibt ja niemanden, der jetzt irgendwie, es gibt ja keine Bewegung in dem Sinne, die irgendwie bewusst jetzt so dieses Streben der indigenen Völker irgendwie als wirklich große Organisation irgendwie bewusst irgendwie vorantreiben will, dass eben die nicht mehr bedroht sind. So, das ist, würde ich sagen, also dadurch ein bisschen limitiert, dass das halt wirklich, es gibt keine, also Massenbewegung, ne, aber im Klassensinne, wo wirklich dann über den Status quo hinaus deutet, und dadurch bleibt halt das auch, ja, nicht, kann sich das auch nicht entfalten. Ja. Also ist das auch, was Hegel am Anfang gesagt hat, also Kunst muss ja in einem gewissen Sinne auch diesen Selbstzweck erfüllen, und sobald sie dann quasi vielleicht direkt adressiert ist, hey, wir werden hier unterdrückt, dann kann sie ihrem Selbstzweck nicht mehr gerecht werden? Also das ist eher eine Frage. Ja, also ich meine, ich glaube, man muss auch davon abdrücken zu sagen, dass irgendwie Kunst jetzt eine revolutionäre Aussage machen muss oder so. Also es gab in der Geschichte, jetzt nennen wir es mal irgendwie der westlichen bürgerlichen Kunst oder so, viele Kunstwerke, die nicht mit einem revolutionären Gestus oder so geschrieben wurden, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, also Adorno bezieht sich auf Balzac und so weiter, die jetzt nicht irgendwie dafür bekannt waren, sondern nicht irgendwie Sozialrevolutionäre zu sein oder so, die aber in ihrer Kunst quasi etwas ausdrücken und quasi etwas Symptomatisches erfassen in der bürgerlichen Gesellschaft. Und zu dem Punkt mit der zum Beispiel südamerikanischen Kunst, ich glaube, das ist halt ein, da ist ein qualitativer Unterschied insofern, dass zum Beispiel diese Kunst als Raubkunst nach Europa gekommen ist und da direkt den kitschigen Faktor hatte. Also das wurde dann bei irgendwelchen Universitätsprofessoren oder so ins Wohnzimmer gestellt, und das hat von Anfang an lag jetzt in Westeuropa zum Beispiel keinen revolutionären Gestus gehabt und auch nicht irgendwie in Anschauung dann, dass die Leute dachten, ja, was machen wir hier eigentlich oder so. Also, und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich damit hin wollte, aber also der Kitschfaktor ist da gleich von Anfang an gegeben in der Rezeption im 19. Jahrhundert. Genau, und um vielleicht diesen Kitschfaktor nicht zu haben, wäre es ja notwendig, dass dann dieser Professor, den du erwähnt hast, irgendwie eben dieses Bewusstsein hätte, um diese Kunst richtig zu verstehen. Und so bleibt es eben bei diesem Kitsch. Also das liegt nicht unbedingt an dem Kunstwerk an sich, dass es Kitsch ist, sondern es liegt wirklich an den Menschen, die es nicht erkennen können, was in der Kunst liegt. Also es liegt an uns. Und vor allem, also wenn wir ja von westlich-bürgerlicher Kunst reden, dann müssen wir halt, also dann ist halt zum Beispiel diese Skulptur, wenn sie gehen, stammt halt keine westlich-bürgerliche Kunst, ganz einfach. Sondern wenn wir zum Beispiel über mittelalterliche Kunst geredet haben, also Kunst als irgendwie mit funktionalem Charakter, als Identifikationsmittel, als Fetisch, was weiß ich, als Identifikationsfetisch, so wie das irgendwie bei Durkheim und so ist, verbleibt das gewissermaßen auf einer Stufe, über die zum Beispiel die bürgerlichen Philosophen und so weiter halt hinaus wollen, Hegel und so weiter, in dem Kunstverständnis. Wenn zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, so Bach als Barockkomponist, der so ganz viel irgendwie christliche Motetten schreibt und so weiter und so fort, der dann aber natürlich innerhalb dessen versucht, aus den vorbestimmten Stilrichtungen auszubrechen und das irgendwie auf eine neue Qualität hebt. Und ich meine, dafür versuchen halt auch Rousseau und so weiter eine Theorie zu finden. Und das ist halt irgendwie das bürgerliche Selbstverständnis da. Ja. Ich finde es aber ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwie gegenwärtige brasilianische Kunst mit irgendwelchen Begriffen von Fetisch oder so beschreiben will, weil es sind schon ziemlich wilde Projektionen auch aus so westlichen bourgeoisen Professorenperspektiven. Und auch wenn das jetzt kitschig ist, wenn da sich irgend so ein Kolonisator oder irgendwelche Raubkunst in sein Zimmer stellt, sagt das ja auch jetzt nichts aus über gegenwärtige brasilianische Kunst oder diese Kunst nee. In ihrem ursprünglichen Kontext, sag ich mal. Und das hat er ja gesagt. Das hat Jakob ja gesagt. Dass es quasi nicht am Kunstwerk an sich liegt, ja, genau. Darum geht, wie das Subjektiv, wie die subjektive Beziehung zu dem Objekt Kunstwerk hergestellt. Und stimmt das vielleicht auch nochmal zu. Das geht jetzt halt. Genau, und um das vielleicht nochmal zu untermauern, also wenn man Kitsch sagt, geht es nicht darum, dass man die Kunst irgendwie abwertet, sondern es ist nicht schlechte Kunst dadurch, dass es Kitsch ist, sondern es ist halt wirklich einfach der fehlende Zugriff, die Kunst zu verstehen. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen zu dieser fehlenden Subjektivität und dem Kunstwerk als so auch, also die Desintegration oder das fehlende Subjekt, das auf Kunst blicken kann und wie sich das, du hattest so diese unterschiedlichen Phasen in der Geschichte aufgezeichnet, du hattest gesagt, dass es sozusagen diese Vormoderne gibt, in der Kunst eigentlich eher so Propaganda und Unterhaltung darstellt, dann wie Kunst sich auch dann sozusagen sukzessiv verändert, indem sie selbst eine Form dieses Befreiungsprozesses, so der Entfaltung bürgerlicher Gesellschaft darstellt. Gleichzeitig gibt es dann nochmal den Bruch irgendwie nach der industriellen Revolution und gleichzeitig nochmal einen Bruch mit der gescheiterten Weltrevolution. Das heißt, mit diesem gescheiterten Anknüpfen an dem Projekt, an dem bürgerlichen Projekt von Freiheit. Vielleicht kannst du da noch mal was zu diesem Subjektivitätsbegriff sagen, wie der sich sozusagen in dieser Geschichte auch entfaltet, beziehungsweise welche Funktion Kunst oder wie Kunst sich in dieser Geschichte, noch mal ganz runtergebrochen, irgendwie hat oder so. Warte mal. Ich überlege gerade eben. Kann, Frage ja. So, cool. Ja. Wie sich ja. Überhaupt so die Kategorie von Subjekt und Subjektivität verändert in Geschichte und was das mit Kunst macht, vielleicht? Ist das die Frage? Ja. Kannst vielleicht mal erstmal einsteigen? Ich meine, das hast du ja vorhin schon so angerissen. Also dieses, dieser Beginn der Konstitution des bürgerlichen Subjekts als Werden, also nicht mehr die ganze Zeit im Zirkel sich befinden und irgendwie das machen, was Opa und Uropa und wer auch immer in den Generationen davor gemacht hat, zu machen, sondern da rauszubrechen. Und wenn man sich das dann irgendwie kunsthistorisch oder literaturhistorisch oder was auch immer anguckt, also das, was alles nach der Aufklärung kommt, was wir zum Beispiel als Weimarer Klassik oder sowas kennen, Goethe, Schiller etc. pp., die versuchen ja genau dem einen Ausdruck zu geben, diesem bürgerlichen Subjekt, das irgendwie sich selbst einen Sinn geben muss, weil es irgendwie in einer Welt voll transzendentaler Obdachlosigkeit ist. Also mit den bürgerlichen Revolutionen bricht ja das christliche oder die christliche Welterklärung, der christliche Kosmos irgendwo auseinander. Und die Leute finden sich irgendwie da als geworfene Individuen. Und das wirkt sich natürlich dann auch in der Kunst aus, indem dem halt in der Kunst ein Ausdruck gegeben wird. Und zum Beispiel die Sujets sich ja auch komplett verändern, also mit dem irgendwie Aufkommen von so dem dritten Stand in so Städten und so, wandelt sich das von irgendwelchen christlichen Mythen und so weiter und Altarbildern halt zu irgendwelchen weltlichen Jagdszenen oder so einem komischen Zeug. Und es wird halt immer mehr in die Realität zurückgeholt. Und ich meine, alles, was danach passiert, so im 19. Jahrhundert, ist ja eigentlich dann die Frage, inwiefern das überhaupt möglich ist, sich einen Sinn zu geben als Einzelner und das nicht vielleicht eine Weltfrage ist oder so. Also in den verschiedenen Kunstrichtungen. Ich meine, wenn die Moderne dann einsetzt, wird dann nicht umsonst so mehr Fokus darauf gelegt, bei Baudelaire oder so, dass das Hässliche oder irgendwie die Tagelöhner oder so ja auch gibt, weil davor halt Kunst immer irgendwie einen Sinn schaffen soll, einen schönen Sinn, und dass das hier nicht möglich ist in der bürgerlichen Gesellschaft und aufgrund von Kapitalismus. Das findet halt in der Kunst da ihren Ausdruck. Also nach 1848 vor allem, also wo zum Beispiel Richard Wagner noch so voll der Sozialrevolutionär ist und dann aber irgendwie so Deutschtümelei macht eigentlich, aber trotzdem revolutionäre Kunst. Ja. Weil irgendwie die Leute sich nicht in ihrem Staat fühlen oder was weiß ich. Ja, ja, Kevin? Also es wird ja auch ja, von Leuten, die sich marxistisch nennen, auch häufig so Kunst abgetan als Ideologie. Mhm. Wie würdest du das so situieren, die Beziehung von Kunst und Ideologie, also grob umrissen, mit dem Problem, dass wir unmittelbar die Wirklichkeit nicht erkennen können? Das ist die Ideologieproblematik. Wie tut sich das in der, wie ist die Beziehung da zwischen Kunst, zwischen Revolutionär und Kunst? Aber ist das also ja. Aus welchem Kontext kommt die Frage? Ja. Ist das jetzt so bezogen auf irgendwie so die Ostblock zum Beispiel, Verständnis von Kunst oder so Kulturindustrie? Genau, weil also im Ostblock gab es ja dann zum Beispiel infolge des Stalinismus eben so eine zentral vorgelegte Kunst, die hieß halt sozialistischer Realismus. Und das war ja wirklich einfach nur, der Arbeiter sollte dargestellt werden, möglichst heroisch in seiner Arbeit, und ja, das war es dann gewissermaßen, und mehr durfte der Künstler nicht machen und wurde komplett seiner Freiheit beraubt. Und der Künstler braucht eben diese Freiheit, er muss autonom agieren können, damit er eben über das Bestehende hinausdeuten kann. Und aber ich glaube, das beantwortet nicht deine Frage. Also kannst du die vielleicht. Also, ja. Spezifizier das doch mal. Ja, also wenn wir sozusagen eine Problematik haben, ja, haben jetzt nicht unmittelbar Einsicht in gesellschaftliche Verhältnisse, ja, aufgrund der notwendigen Ideologie, die uns umgibt. Ja, wir müssen eigentlich erst den politischen Zustand herstellen, durch Politik vermittelten Zustand herstellen, wodurch wir das wieder können. Und was ist sozusagen, hat Kunst darin eine Aufgabe, eine Funktion? Ja, das ist ja genau. Um das zu erfüllen, um Ideologie entgegenzuwirken. Ja, das ist ja genau das, was Hegel gesagt hat, wenn er meint, dass Kunst im Prinzip Wahrheit offenbaren soll. Also Kunst offenbart nicht per se die Wahrheit, sondern halt, wenn, dann eher negativ, dass man halt sieht, was nicht ist. Und dann, also das ist im Prinzip die Aufgabe von Kunst und sonst nichts. Also man kann nicht Kunst irgendwelche Aufgaben aufbürden, die gar nicht in dem Metier der Kunst zu finden sind. Also die Kunst bleibt einfach in sich, aber deutet halt durch Utopien irgendwie über sich selbst hinaus, also über den Status quo hinaus, wie die Gesellschaft gerade eben ist. Ich habe ein Zitat dazu. Okay. Das Neue ist die Sehnsucht nach dem Neuen, kaum es selbst daran krankt, alles Neue. Was als Utopie sich fühlt, bleibt ein Negatives gegen das Bestehende und diesem hörig. Zentral unter den gegenwärtigen Antinomien ist, dass Kunst Utopie sein muss und will, und zwar desto entschiedener, je mehr der reale Funktionszusammenhang Utopie verbaut. Dass sie aber, um nicht Utopie anscheinend groß zu verraten, nicht Utopie sein darf. Erfüllte sich die Utopie von Kunst, so wäre das ihr zeitliches Ende. Also Kunst muss immer einen utopischen Charakter haben, darf das aber halt nicht irgendwie zur Raison machen. Ja. Also im Sinne von, du kannst mit noch dem größten revolutionären Gestus und dem größten revolutionären Gehalt ein Kunstwerk schaffen, das heißt aber nicht, dass es irgendwie tatsächlich eine revolutionäre Wirkung hat, wenn das Subjekt, das das irgendwie wahrnehmen kann, nicht da ist. Und letzten Endes wird dadurch dann auch zum Beispiel die Revolution konsumierbar gemacht über irgendwie, ja, das soll ja so eine Aussage haben und so weiter und so fort, wird aber am Ende auch bloß Konsumgut. Und es kommt halt auf das Subjekt an, was irgendwie da einen Gehalt draus ziehen kann. Und deswegen meinte ich auch vorhin, es muss nicht immer zwingend einen revolutionären Gehalt haben, irgendwie ein gutes Kunstwerk, was halt irgendwie eine revolutionäre Aussage macht, sondern es kann halt auch irgendwie zum Teil von irgendwelchen konservativen Künstlern oder so kommen, die aber da irgendwie etwas begreifen, was irgendwie so ein offen sich revolutionär gebende Kunst nicht kann. Also das wäre zum Beispiel bei Adorno ja auch die ganze Problematik mit Sartre und Brecht. Genau, also dass Brecht gewissermaßen in sein, wie heißt sein Theater? Das epische Theater, dass er eben haarklein vorgibt, wie jetzt der Betrachter sich in diesem Theater zu fühlen hat. Und das tut gewissermaßen der Kunst an sich Gewalt an, weil das kannst du nicht machen. Also du kannst es versuchen, aber das wird halt nicht funktionieren. Gewisser. Und dem Subjekt tut es Gewalt an. Ja. Sagt, okay, du musst halt das denken, sonst bist du halt dumm. Du darfst dich nicht mit irgendjemand identifizieren. Ja. Oder so, keine Ahnung, ja. Ja, du messest dich schon länger. Genau. Ich glaube, das schließt so ein bisschen an, weil ich jetzt ein bisschen frage, welche Rolle die Kunst in dem revolutionären Prozess hat, beziehungsweise auch bezogen auf dieses Bewusstsein. Also, so wie ich das verstanden habe, ist ja praktisch das Problem jetzt, dass es irgendwie feine Formen von größerem revolutionären Bewusstsein gibt und deswegen ist es auch nicht möglich, Kunst als Kunst wahrzunehmen. Und ich finde, das ist halt so, also das ist ein bisschen ein einseitiges Verhältnis, weil das heißt ja, dass praktisch die Kunst so ein bisschen darauf warten muss, bis ein bestimmtes Bewusstsein in der Gesellschaft da ist, damit sie als Kunst wahrgenommen werden kann. Und sie kann dann praktisch ja selber, hat die Kunst ja, also so verstanden, eigentlich keine wirklichen Einflussnahme auf diese Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Frage, ob die Kunst nicht eigentlich auch auf dieses Bewusstsein Einfluss nimmt und nicht nur andersrum. Also ja, Kunst nimmt natürlich auf unser Bewusstsein Einfluss. Aber die Frage ist halt auch immer, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck gewissermaßen. Und da ist halt die Frage, ob wir heutzutage überhaupt in dieser kompletten Massenkultur dann eben, selbst wenn Kunst eben so einen krassen Einfluss auf uns haben könnte, ob wir das dann wirklich überhaupt wahrnehmen können. Das ist halt die Frage, die ich einfach in den Raum stellen würde. Ich würde sagen, nein, aber also... Ja. Da frage ich mich so ein bisschen, was das soll. Also, nee, das ist halt. Weil genau, da frage ich mich, warum überhaupt Kunst. Also dann könnte man es auch irgendwie lassen, wenn das so in irgendwelchen Museen hängt und dann sich irgendwie, weiß nicht, auf die revolutionären Prozess konzentrieren oder so. Ja. Also es ist halt, da gibt es auch bei Adorno und Benjamin so mehrere Texte und Stellen zu, also dass es eine Erfahrungsfrage ist. Also die gehen ja davon aus, dass die Möglichkeit zum Beispiel auch ästhetischer Erfahrung abbricht mit dem Anwachsen der Massengesellschaft. Also was davor irgendwie auch zum Beispiel so neuere Kunstbewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgemacht haben, sind ja irgendwelche Schocks. Also irgendwas, was noch nicht da gewesen ist, irgendwie irgendwelche Dissonanzen oder irgendwas, wo dann die Leute wirklich, das ging nicht in ihrem Kunstbegriff auf, dass da plötzlich halt Dissonanzen in irgendeinem Musikstück sind oder so. Und das war einfach komplett irreal und neu für die. Und der Kapitalismus und quasi die Massengesellschaft, die halt immer weiter voranschreitet, die Städte werden immer größer, keine Ahnung, Straßenbahn, Autos und was weiß ich, alles wird irgendwie immer schneller und die Eindrücke hageln quasi auf die Subjekte ein, die sich auch noch isolierter irgendwie finden als Atomisierte in dieser Massengesellschaft. Benjamin zum Beispiel bezieht sich dann da auf Freud und sagt, okay, es gibt diese Idee bei Freud vom Reizschutz, also dass du quasi bei einem Trauma die Psyche sich davor versperrt, sodass du das nicht mehr an dich ranlassen kannst und irgendwie, dass ich das irgendwie niederhalten kann. Und er macht dann halt daraus, okay, dadurch, dass zum Beispiel der moderne Mensch, der Mensch in der Moderne, die ganze Zeit diesen Schocks ausgesetzt ist, fängt er halt an, quasi nach außen hin einen Reizschutz aufzubauen. Das kommt dann aber dem zum Schlechten, dass er zum Beispiel halt Erfahrung nicht mal mehr in ästhetischer Hinsicht machen kann. Während dann irgendwie die Leute bei der ersten Filmvorführung da einführender Zug in den blablabla Bahnhof 1890 von den Sitzen gesprungen sind, weil sie dachten, da fährt ein Zug auf die zu, bei der ersten Filmvorstellung da, ist das halt innerhalb von 10 Jahren gegessen worden. Ist das schon wieder fast ein alter Hut. Und bei Adorno gibt es ja dann auch die Idee, okay, der Schock, der wird halt konsumierbar gemacht, was dann irgendwie Effekt oder Spektakel ist oder so. Das ist irgendwie jetzt auch sehr platt, aber wenn man dann zum Beispiel so einen neuen James Bond-Film oder so guckt, dann hast du ganz viel Explosionen und so. Das ist so krass und so. Und, ja. Aber man ist überhaupt nicht mehr wirklich davon irgendwie affiziert. Und, also, und diese Verfestigung des Subjekts sorgt halt eigentlich dafür, dass es immer schwerer wird, einen Zugang zu finden. Und wahrscheinlich ist der beste Weg, irgendwie dahin zu kommen, tatsächlich sowas wie historisches Bewusstsein sich zu entwickeln, zu verstehen, wann die Kunst passiert ist und so weiter. Und irgendwie dahin zu kommen, wieder irgendwie Erfahrungen, wenn auch irgendwie in deformierter Form oder so, mit Kunst machen zu können. Also dieser Erfahrungsbegriff heißt so Eingedenken. Also ich kann meine Subjekthaftigkeit in Betrachtung des Kunstwerks so fallen lassen und kann mich durch das Kunstwerk quasi irgendwie verändern. Also das spricht zu mir und ich verändere mich dadurch. Das ist so die eigentliche Idee da gewesen. Und ja, Benjamin sagt halt, okay, das geht halt nicht mehr. So, und was machen wir jetzt damit? So, ja. Wäre dazu auch, also es wird ja jetzt sehr viel von dem Subjekt immer wieder gesprochen und vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich dir jetzt voll zustimmen würde, vielleicht ist es hilfreich, Subjekt so in dreierlei Erscheinungen zu betrachten. Also du hast einmal das Subjekt als Einzelperson, das isolierte Subjekt, und als solches kannst du natürlich Kunst wahrnehmen. also das greift dann auch nochmal so das auf, natürlich gibt es noch Kunst, natürlich ist nicht alles Kitsch und Dinge können noch verstanden werden und können vielleicht auch noch Wirkungen erzeugen und ich kann mich darin fallen lassen oder ich kann davon bewegt werden. Und dann hast du das, so dieses gesellschaftliche Subjekt, also die Potenz quasi, dass das Bewusstsein entsteht und das gibt es gerade nicht wirklich und das kann nicht bewegt werden. Also das ist so, dass es einen Bewegungsmoment auslöst über mehr als das isolierte Subjekt hinaus. Und dann hättest du als dritte Form noch das Subjekt der, naja, quasi der Gesellschaft nach der Revolution, also der sozialistischen Gesellschaft, wo Kunst dann sozusagen obsolet wäre, wenn sie kein Leid mehr ausdrücken kann. Also, und ich glaube, also auf dieser isolierten Subjektebene hat Kunst dann immer noch eine sehr große Relevanz und hat auch irgendwie so dieses Potenzial, auf eine gemeinschaftliche Subjektebene, sofern es auch wieder, ja, weiß ich nicht, ein revolutionäres Potenzial gibt, auch dort wieder relevant zu werden. Aber ist es gerade vielleicht nicht. Aber das Kunstwerk nimmt überhaupt wieder Einfluss auf das gesamte, also. Das Kunstwerk nimmt dann, ich meine, das Kunstwerk nimmt Einfluss auf das Gesamte, indem es natürlich einzelne Subjekte beeinflusst. Aber dann ist halt die Frage, also wie viele einzelne Subjekte kann ein Kunstwerk in der Massengesellschaft berühren? Ja. Und wie viel kann es allein tragen, um eine revolutionäre Situation zu begründen? Weil also die Kunst allein wird das dann wohl nicht schaffen. Das ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der unfassbar viele Dinge mit einbezieht. Genau, und dann hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar, wenn Kunst dieses bewegte Moment verloren hat, oder gerade nicht hat zumindest, kann dann eine Gefahr in Kunst oder Kitsch bestehen, insofern, dass man zurückgeht zu traditioneller Kunst? Also ich habe jetzt oder Kitsch gesagt, weil dann halt die Frage ist das wirklich noch Kunst oder ist es dann schon Kitsch? So, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil dieser Rückgang zu dem, was war, ja eine typische Strategie jetzt der rechten Politik ist. Also du fragst, ob man gewissermaßen wieder zurückkommen kann. Genau, also ich frage mich quasi, wenn es nicht so viel revolutionäres Potenzial in Kunst gibt, gibt es dann vielleicht eine antirevolutionäre Gefahr in Kunst oder Kitsch? Naja, in dem Sinne ist das natürlich auch, also ein antirevolutionäres Potenzial ist in Kunst auch immer vorhanden. Also so wie die Kunst der Revolution dienen kann, kann sie auch der Gegenrevolution dienen. Aber ich glaube, dahingehend ist es bei weitem nicht mehr so eine große Gefahr, wie es schon mal war, weil Kunst nicht mehr integraler Bestandteil der Gesellschaft ist, wie es eben im Feudalwesen war. Also das ist Kunst schon seit der industriellen Revolution nicht mehr. Und deswegen ist die Gefahr vielleicht kleiner, aber durchaus natürlich dann in dem Maße, wie es dienlich ist für die Revolution, auch dienlich für die Reaktion. Ich dachte auch gerade, diese mangelnde Integration in die Gesellschaft könnte ja vielleicht ein Grund dafür sein, dass Rückgehen zu traditioneller Kunst einfacher ist, als jetzt tatsächlich ja, die Hoffnung, da auch irgendwas Bewegendes zu schaffen, also oder eben zu Kitsch. Aber ich glaube, also das Vergangene bleibt in der Vergangenheit. Also ich glaube, es wird nie sich einfach wieder wiederholen und dann in dem Maße dann wiederkommen. Deswegen glaube ich, also, ja. Also ich glaube, Adorno schreibt in der ästhetischen Theorie, dass das funktionieren kann, aber er nicht weiß, ob es das wirklich tut am Ende. Also ich muss da jetzt bei Wagner dran denken, als du das erwähnt hast. Aber er geht auch davon aus, Kunst hat halt, also hat einen unterliegenden Fortschritt und einen Fortschritt. Also wenn es gibt bestimmten Stand, der einmal erreicht ist, und hinter den zurückzufallen, wäre halt tendenziell eher regressiv. Also ist natürlich die Frage, aber also ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt auch davon ausgehen, dass natürlich Kulturindustrie und so, als quasi Kitschfabrik und so weiter, da sind ja auch die ganze Zeit so Selbstreferenzen drin und Rückbezüge halt, zum Beispiel das Stranger Things in die 80er, es wird immer das Alte bemüht. Deswegen weiß ich nicht, ob man da, also es ist halt eine Integrationsfrage und wenn halt Kunst integriert ist in den großen Betrieb sozusagen, dann sie notwendigerweise gewissermaßen repressiv. Ich meine, das müsste man sich dann historisch anschauen. Ich meine, der Faschismus und so weiter ist ja jetzt auch nicht aus zum Beispiel reaktionären Kunstströmungen entstanden, sondern halt aus dem Futurismus, die halt so waren, ja okay, Züge geil, Autos geil, Technik geil. Ja. Und dann einfach, okay, vorwärts immer rückwärts nimmermäßig auf fremde Sterne einstürmen. Also ja, keine Ahnung. Beziehungsweise ja, Wagner hat jetzt kein revolutionäres Potenzial mehr. Also, das hatte er in seiner Zeit vielleicht, aber das war es dann halt auch. Und er hat irgendwie so Dissonanz quasi in die Kunst gebracht, aber das. Paul? Jo, also erstmal hast du keinen gemacht. ich wollte mal wegen dieser Dissonanz-Sache darauf irgendwie eingehen. Du hast ja gesagt, es gab so eine atonale Befreiungsbewegung damals, zumindest in der Zählung. Und das war irgendwie zu verstehen als so ein Ausbruch. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass es sich nicht durchgesetzt hat, weil es ist echt ziemlich scheiße. Und ich glaube, man hat ja auch viel so atonale Sachen gemacht und fand das ganz toll und das klingt aber eigentlich echt schlimm, also eigentlich hat er mehr geschrieben als gespielt. Aber ich wollte da nochmal darauf eingehen. Ich war zum Beispiel vorgestern auf einem Konzert von Nils Dahn, kennt vielleicht hier einige so ein elektronischer Musikkünstler. Für mich ist das halt so jemand, ich würde den halt nicht in so eine Totalität einordnen. Der macht halt ganz viele krasse neue Sachen, die es vorher noch nicht gab. Klar bedient er sich irgendwie an so westliche Scales, oder bin ich auch froh, dass es jetzt nicht irgendwelche arabischen Funktionstheorien oder so sind, weil wir das wahrscheinlich auch nicht so gerne hören. Aber ich meinte, soweit du meinst zum Beispiel Kunst, so Kunst hat auch einen Befreiungsmoment. Und ich finde zum Beispiel, er zeigt diesen Befreiungsmoment auf, aber dieser Vortrag suggeriert jetzt irgendwie so ein, solange es keinen Befreiungsmoment gibt, also kein Status quo, den wir uns hinausbewegen können, ist Kunst gleich totalitär und irgendwie, es gibt keinen wirklichen Moment der Befreiung, solange es keine Befreiungsbewegung gibt, sozusagen. Also, weißt du, ich meine, Kunst ist immer pessimistisch und irgendwie kann es sich befreien, solange es daraus keinen Ausweg gibt. Und dann denke ich mir über so jemand wie Nils Fram, gibt es jetzt diese Bewegung sozusagen, diese Befreiungsbewegung, wäre dann Nils Fram zum Beispiel, als Beispiel, nicht totalitär, aber jetzt ist das irgendwie doch noch, weil es diesen Befreiungsmoment nicht gibt. Also das finde ich noch gerade ein bisschen widersprüchlich, weil ich, als wäre Kunst und Musik immer ohnmächtig. Da, weißt du, also klar, wenn ich durch den Weihnachtsmarkt gehe und irgendwie mir da den Kitsch angucke, dann, ja, da ist Kunst irgendwie ohnmächtig, aber es gibt ja doch Künstlerinnen, die sich da rausbewegen, auch wenn es diesen Befreiungsakt gerade noch nicht so gibt. Ja. Und darauf wollte ich irgendwie eingehen. Ist Musik immer oder Kunst immer in der Ohnmacht gefangen, nur weil es diese politische Bewegung nicht gibt, die es befreien kann? Also ja, also ein Stück weit schon. Also das ist ja das, was jetzt hier die ganze Zeit gesagt wurde. Ganz kurz zu Schönberg. Also es geht ja auch nicht darum, dass das jetzt schön klingt oder Adorno sagt, das ist irgendwie, das klingt so interessant oder irgendwas. Sondern den Punkt, den Adorno da macht, ist halt zu sagen, okay, das ist so schrecklich, das bildet ab, wie die Gesellschaft fürs Individuum ist. So, und deswegen kann man es nicht hören, weil es halt, oder deswegen wird es nicht gehört, weil es einfach den Leuten quasi den Spiegel vorhält, okay, das Subjekt in der Massengesellschaft, in der total verwalteten Welt, ist ein deformiertes. So. Und bei Nils Fram weiß ich jetzt, also ich kenne den bloß so am Rande, das ist ja so Minimal Music, und irgendwie so Neoklassik-Bezüge und sowas. Und da würde Adorno zum Beispiel sich eher dagegen verwehren, dass das einen progressiven Charakter hat. Also eben weil zum Beispiel der Stand der ästhetischen Produktionsmittel schon jenseits dessen lag. Also er geht davon aus, dass zum Beispiel Schönberg halt auf dem, das war halt der höchste Stand dann und da ist es abgebrochen. Gewissermaßen. Und deswegen hat er ja dann irgendwie auch so die 60er Jahre so kritisch begleitet, als dann irgendwie da die Darmstädter Ferienkurse waren und so, wo irgendwie sich so junge Komponisten getroffen haben, die da wieder ansetzen wollten und was Neues machen wollten. Und also es geht nicht darum, dann, also das ist genau die Frage auch mit so Rückbezügen, ob Rückbezüge irgendwie revolutionär sein können, könnten sie schon sein, aber ich meine, Nils Fram spricht jetzt nicht zu uns oder ich weiß nicht, es gibt keine revolutionäre Bewegung, die sich jetzt hinstellt und sagt, okay, that's the way to go. Ja. Ja. Vielleicht, um irgendwie auch nochmal auf die deine Frage einzugehen, ich glaube, du hast auch so ähnlich in die Stoßrichtung gestellt, was Jakob dann auch im Vortrag gesagt hat, ist, dass wir in einer sehr seltsamen Zeit leben, in der Kunst unmöglich ist und notwendig zugleich. Und ich denke, dass also die Anerkennung der Unmöglichkeit von Kunst, nur durch diese Unmöglichkeit hindurch kann es überhaupt erst wieder möglich werden, Kunst zu machen, zu ermöglichen. Was auch immer, also so abstrakt das klingt und so handfester kann man es, glaube ich, auch nicht machen, weil das eine absolut offene Frage ist, was das bedeuten würde und was dahinter stecken würde. Aber das ist natürlich auch ein Weg, der sowohl also praktisch auch begangen werden muss, natürlich. Und gleichzeitig hindert einen das nicht vor der Einsicht, dass Kunst eine gewisse Form von Unmöglichkeit hat in der Gegenwart, die man sich, also dieser Realität, der man sich da nicht versperren darf auch. Genau, ich muss bloß mal schauen. Wir haben noch 9 Minuten, also. Ja, stimmt, aber ich glaube, du hast ganz gut gesagt, ab dem Moment, wo, glaube ich, Kunst das nicht mehr versuchen würde, sich daraus zu befreien, dann wäre Kunst nicht mal mehr ein Zombie, dann wäre Kunst wirklich einfach nur tot. Dann wäre es halt aufgelöst, aber im schlechten Sinne. Ja, also genau, und das ist halt genau, das ist so die Grundlage, was halt irgendwie das utopische Moment in Kunst ausmacht, ist halt eben dieser Versuch der Autonomie, sich außerhalb des Bestehenden zum Beispiel irgendwie zu verorten und so. Was irgendwie durch die Massengesellschaft und so weiter natürlich extrem erschwert wird, vor allem weil halt das Kunstwerk als autonomes ja doch irgendwie der Gesellschaft verhaftet bleibt, weil irgendwo von dem sie sich ja irgendwie unterscheiden und so weiter, ja Dialektik und so. Aber also genau das ist halt der Punkt, also dass irgendwie, wenn Kunst versucht, autonom zu sein, darin steckt ein Potenzial. Und es bräuchte aber halt die Kraft, dieses Potenzial irgendwie zu affizieren und irgendwas tatsächlich daraus zu machen und es halt nicht irgendwie brach liegen zu lassen. Und ich meine, es wird auch weitergetragen. Adorno schreibt auch, dass der Gehalt von Werken kann eingeschlossen werden in die Werke. Also das verfällt nicht zwingend, sondern zum Beispiel ein Geschichtsbewusstsein kann diesen Gehalt wieder hervorgraben, aber das braucht es halt erst. Nochmal zusammen, Kunst und Politik ja so richtig zusammengehoben sind. Ja. Lisa, wolltest du noch was sagen? Oder? Okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und noch einen schönen Tag.